Es geschah in Ragnarok Online. Echt irre. Ein Novice hat es in die offene Welt geschafft und flucht vor sich hin. Drecks, Novin Center, den Scheiß braucht keiner. Der Novi steht in Alberta, ahnungslos dieser da, steht er daneben ihn, ein Merchant. Der Novis guckt ihn an und der Blick fällt auf den Gamling in Metal Khan, der hinter sich hat. Der Novis, ein Dieb, packt ihn! Gelegenheit und greift in den Karren, nimmt sich irgendwas und hat B, er weiß nicht, was er da hat. Der Merchant hat es bis heute nicht bemerkt, diese Lusche! Besacke zock, Besacke zock, Besacke zock, Besacke zock, Besacke zock, Besacke zock, Besacke zock, Besacke zock. Der Novis geht in den Wald, er sieht da Luatik und so eine fliegende Kakerlake Rundlungen, er nimmt den Dolch. Stick zu Norwegische tot. Ah, er schreit, respawnt in Alberta, es geht wieder raus, stich zu. Er respawnt erneut, der Merchant steht noch immer da. Der Merchant hat es mitbekommen, dass da wohl was faul ist. Merchant kleiner mit dem Ding, da würde ich nicht mal meinen Sack rasieren. Der Novis findet das riesig, lacht und fragt den Merchant. Sage mir, ich bin so klein, wenn ich etwas EXP haben will, muss ich ein Monster umbringen, ich schaffe es nicht. Der Merchant schaut auf das Portal, geht auf das Portal zu und fordert den Novigen auf mitzukommen. Im Wald angekommen, sieht der Novis, wie der Merchant eine Berserk-Potion öffnen. Der Merchant kriegt das Ding an, trinkt das Zeug, geht auf die fliegende Kakerlake zu und rammt die Bloody Axe auf sie! Kakerlake tot, Creamy Cut gedroppt, Merchant Happy frisst den Butler frei, Wing und weg ist er! Der Novis hat das alles mit angesehen, der Merchant schmeißt seinen Dolch weg, der nicht mal zum Rasieren geeignet ist, nicht mal unten drum. Der Novis läuft durch den Wald, sieht wieder eine fliegende Kakerlake, erinnert sich! Och, ich habe ja noch dieses Zeug bei mir. Er nimmt eine Flasche, tippert drauf rum, nix passiert. Er schmeißt eine auf den Boden, geht nicht kaputt. Der Novis bekommt das Zeug einfach nicht aus dieser Versand. Drecks, Scheiß, Flatte, Mann, geht auf. Der Novis springt auf der Flasche rum, er wirft Steine drauf, er hebt den Dolch wieder auf und piekerst auf der Berserk flache rum. Die Kakerlake da drüben am Lachen, die Lunatics vor Lachen am Heulen, der Novi verzweifelt. Dieses Zeug muss doch aufgehen, Mann. Ah, fuck. Die fliegende Kakerlake bewegt sich nicht mehr und schaut ganz interessiert zu. Was eine Show! Ha! Da hat der Novis eine Idee. Er nimmt die Berserk-Potion in seine Hand und schmeißt diese auf die Kakerlake. Oh, was schreit sie? Die Flasche zerbricht, die Kakerlake schreit. Oh wow, danke Kleiner, ich bin übrigens deine Crammy. Die Crammy hat das Zeug voll in die Fresse bekommen und schlucke die Flüssigkeit, die Creamy saust los, setzt den Teleport ein und begeht ein Verbrechen, gespawnt an Prontera, attackiert sie mit ihrer Zunge in einem absoluten irren Tempo, die Merchanten, die ihr Zeug dort verhökern. Die Creamy lackt und sabbert diese zu Boden, der Merchant von Alberta ist auch da, sieht das Ganze und denkt, was zum Teufel? Der Novi steht noch immer flennend im Wald und will nicht mehr, die Creamy leckt und sabbert alle tot und der Merchant hat einen Geistesblitz. Oh shit! Die Creamy hat eine von meinen sehr speziellen Berserk-Potionen zu sich genommen. Mon Dieu! Wie ist das möglich? Der Merchant, nicht dumm, schleucht mit seinen rostigen Karren weg, holt seine Freundin, eine Sniperin aus der Gilde, beide gehen ins Zentrum. Mehr als 80% sind bereits tot, liegen am Boden und Creamy sabber. Die Sniper nimmt einen Pfeil, zielt auf die Creamy, der Pfeil fliegt und trifft. Die Creamy am Boden, Verletzte ist die Creamy, die Sniperin sagt mit ernster Stimme, ey, woher diese Creamy eine Berserk-Portion? Der Merchant antwortet, von mir nicht. Sniper Girl, ganz ernst, du, you lügst. Monster Graffin, diese Zoik und der Garki, den Umstandem bekommen, wenn das einen MVP in die Hände fällt, dann brennt nicht nur Prontera, es zerstört Gant. Midgard, verstehst du? Es gibt niemanden auf der Welt, der den MVP jemals aufhalten könnte. Hörst du? Mach das nie wieder! Reden Herz und schüttel den Kopf, ich war es wirklich nicht. Die Sniperin schaut böse und sagt mit extrem ernster Stimme, Junge, pass bloß auf, sonst setzt es was! Da kommt plötzlich ein Geier gefroren, es ist den Falschleiter, wie ein Empfluff, wenn Fortwurf den Boden auf den Fortus und Loris Fuß über lange Flow macht. Denn Dyer sitzt zu Spalt auf den Boden, der Match, aber ich weiß doch, wenn sie ihn nicht liegt. Stiper im Jacker, haben wir nicht tot! Ah, geht die Deal-Trolls, nur wie 10! Los, Ustin, fort! Ich sticke mich!